Polaroid, Polaroid, Polaroid. Keine Zeit für Menschlichkeit. Polaroid, Polaroid. Für Entwicklung keine Zeit. Dunkle Kinder mit Hungerbäuchen, meinst du, das sind afrikanische Bräuche? Neben dir können Menschen gravieren, du denkst nur ans Fotografieren. Polaroid, Polaroid. Für Entwicklung keine Zeit. Polaroid, Polaroid. Schwierigkeit auf Zähler Leute. Polaroid, Polaroid. Für Menschlichkeit bleibt keine Zeit. Polaroid, Polaroid. Zur Entwicklung keine Zeit. Totaler Fortschritt ist dein Glück, doch er bringt dich selbst in die Städte zurück. Du machst dich selber zum Fachidiot, doch die schnelle Entwicklung bringt den Tod. Polaroid, Polaroid.